Abschnitt 23 aus Old Shorthand 1. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Old Shorthand 1 von Karl May. Viertes Kapitel. Der General. Teil 1. Wenn wir die Zeit, an welcher Wupperumugi die 100 Bäume verlassen hatte, mit der vergleichen, an der wir dort fortgeritten waren, und dazu annehmen, dass er seine Pferde wegen der jetzt herrschenden Tageswärme nicht allzu sehr angriff, so konnten wir uns leicht den Vorsprung berechnen, den er vor uns hatte. Da wir schnell ritten, glaubten wir, ihm höchstens 2 Stunden Nachmittag so nahe zu sein, dass wir seine Comanchen sehen konnten. Dies war aber nicht der Fall. Als uns der Stand der Sonne sagte, dass es schon über 3 Uhr sei, hatten wir die Roten noch nicht zu Gesicht bekommen. Aber ihre Fährte war so neu, dass sie nicht mehr als 3 englische Meilen vor uns sein konnten. Wir trieben unsere Pferde zum Galoppe an, und bald zeigte mir mein Fernrohr am südöstlichen Horizonte einen kleinen Trupp von Reitern, welche sich augenscheinlich nach den eingesteckten Stangen richteten, indem sie genau unsere Richtung hatten. »Sollten das die Naini sein?« fragte Old Shorthand zweifelnd. »Sicher«, antwortete ich. »Hm, ich möchte nicht darauf schwören.« »Warum? Glaubt ihr, dass es außer uns und ihnen noch andere Leute gibt, die hier im Llano reiten?« »Wäre das so unmöglich?« »Nein, aber sie halten sich an die Stangen.« »Das beweist nichts.« »Oh doch! Sie reiten nach Südosten, müssen also von Nordwest gekommen sein, also daher, woher auch wir kommen. Wir müssten sie also gesehen haben.« »Vielleicht kommen sie von Norden und bogen nach dem Fehlen ein.« »Nein, es sind die Comanchen.« »Aber die zählen doch 150.« »Tut nichts, es ist die Nachhut.« »Glaubt ihr, dass Wupperumugi eine Nachhut zwischen sich und uns gesetzt hat?« »Ja.« »Warum?« »Sie sollen aufpassen und ihm unsere Ankunft melden. Wenn ich unsere sage, so sind natürlich nicht wir, sondern die Dragoner gemeint, die er hinter sich glaubt. Denn von uns und unseren Apachen hat er keine Ahnung.« »Diese Ansicht hat allerdings etwas für sich.« »Sie hat nicht nur etwas, sondern alles für sich. Sie ist unzweifelhaft richtig. Ihr werdet das sofort sehen, wenn wir ihnen so nahe gekommen sind, dass sie uns mit bloßen Augen zu erkennen vermögen.« »Well, wollen es versuchen.« Wir ritten jetzt noch schneller als vorher, und es zeigte sich bald, dass ich recht gehabt hatte. Denn als wir sie mit den Augen erreichen konnten, hielten sie für einige Augenblicke an. Sie hatten uns jetzt auch gesehen und setzten dann ihre Pferde in Galopp, so dass sie unseren Blicken sehr schnell verschwanden. Sie wollten augenscheinlich Wupperumugi melden, dass die Dragoner kämen. Für diese hielten sie uns, weil sie aus solcher Entfernung uns weder einzeln erkennen noch zählen konnten. Uns konnte diese Eile nur lieb sein, weil wir dadurch mit der Nacht den Punkt auf unserer Reitlinie erreichten, welcher der Oase am nächsten lag. Als wir später auf demselben ankamen, war es mittlerweile Nacht geworden. Wir durften nicht weiter, denn es war anzunehmen, dass die Comanchen nun ihr Lager beziehen würden, und es konnte nicht unsere Absicht sein, jetzt schon mit ihnen zusammenzutreffen. Wir hatten von hier aus bis zu dem Kaktusfelde, in welchem wir sie fangen wollten, noch einen tüchtigen Tagesritt zu machen. Ich ließ also 5 Apachen als Posten hier und ritt mit den anderen nach der Oase, welche wir nach 1 Stunde erreichten. Winnetou war mit seinen Apachen natürlich noch nicht dorthin zurückgekehrt, und Bloody Fox, der ihren Führer machte, fehlte auch. Parker und Hawley waren nicht damit einverstanden, dass sie so lange müßig zu liegen gehabt hatten, und ich vertröstete sie auf morgen früh, wo sie sich uns anschließen sollten. Als sie sahen, dass Old Bubble fehlte, fragte Parker: »Wo ist denn der alte Cowboy, Sir? Warum lässt er sich nicht sehen?« »Den haben wir leider nicht mit«, antwortete ich. »Habt ihr ihn bei den Posten zurückgelassen?« »Nein, er befindet sich bei Wupperumugi und seinen Naini-Comanchen.« »Bei denen? Ist er ihnen als Kundschafter nachgeritten?« Auch das nicht. Er befindet sich nicht hinter, sondern bei ihnen. Bei ihnen? Wer soll das begreifen? Ihr werdet es gleich begreifen, wenn ich sage, dass er ihr Gefangener ist. Ihr Gefangener? Alle Teufel, ist's wahr? Ja, leider. Hat er wieder eine seiner Dummheiten gemacht? Und was für eine? Er konnte uns den ganzen Streich verderben. An ihm liegt es nicht, dass es uns gelungen ist, unseren Plan auszuführen. Recht so, recht so. Das ist euch ganz recht, Mr. Shatterhand. Wieso? Ihr scheint euch gar zu freuen? Allerdings, ich ärgere mich und freue mich. Warum habt ihr ihn mitgenommen? Ihr seid aber so verliebt in den alten, unvorsichtigen Kerl, dass er Dummheit über Dummheit machen kann, ohne dass es euch einfällt, das zu tun, was das allein Richtige sein würde. Was? Ihn zum Teufel jagen. Das werde ich jetzt nun tun. Das habt ihr gar nicht mehr nötig, denn dazu ist's nun zu spät. Warum? Er ist ja doch schon fort. Aber er kommt wieder. Ihr wollt ihn befreien? Selbstverständlich. Ja. Stecken lassen können wir ihn freilich nicht. Aber ich gebe euch wirklich und allen Ernstes den guten Rat, ihn fortzujagen, sobald wir ihn herausgeholt haben. Er bringt uns sonst noch in ein Unglück, aus dem wir uns nicht herausarbeiten können. Ihr habt es aber auch nur immer auf ihn abgesehen. Immer muss er bei euch sein, während ihr doch genau wisst, dass man sich nicht auf ihn verlassen kann. Dagegen ich und Jos Harley, wir beide werden zurückgesetzt und müssen hier warten und Grillen fangen, während ihr alles auf euch nehmt und bald hierhin, bald dorthin reitet, um die schönsten Abenteuer zu erleben. Ihr könnt euch doch denken, dass uns das ärgert. So zuverlässig wie Old Bubble sind wir jedenfalls auch. Na, na, das klingt ja gerade wie ein Vorwurf, Mr. Parker. Das ist es auch. Das soll es auch sein. Wir leben doch auch und befinden uns nicht im Wilden Westen, um Fliegen zu fangen und Regenwürmer zu jagen. Ihr müsst zugeben, dass wir bisher stets zurückgesetzt worden sind. Seid doch froh, wenn ich euch nicht zumute, euch an etwas zu beteiligen, wobei ihr euer Leben auf das Spiel setzen müsst. Unser Leben? Ist das etwa mehr wert als das eurige? Oder haltet ihr uns für furchtsame Menschen? Das müssen wir uns verbitten. Er hätte wohl noch länger resoniert, wenn nicht jetzt der Neger Bob gekommen wäre. Als dieser uns sah, rief er voller Freude aus. Oh, ah, Massa Shatterhand und Massa Shorehand wieder da. Massa Bob wissen gleich, was tun. Stiefel bringen. Soll Bob Stiefel holen? Ja, wir wollen machen, dass wir die Moccasins wieder loswerden. Er rannte fort und holte die Stiefel, welche wir gegen die Indianerschuhe umtauschten. Als dies geschehen war, fragte ich Bob. Wie steht es mit Sheba Big? Er ist doch noch da? Er zog eines seiner unbeschreiblichen Gesichter und antwortete. Nicht mehr da. Was? Nicht? Nein, Sheba Big seien fort. Dabei lachte er am ganzen Gesichte und riss den Mund so weit auf, dass man zwischen den prächtigen Zahnreihen hindurch bis hinter an den Gaumen sehen konnte. Er wollte sich einen kleinen Spaß mit mir machen. Ich ging auf denselben ein, indem ich scheinbar erschrocken fragte. Fort? Er ist doch nicht etwa entflohen? Ja, seien entflohen. Höre, Bob, das kostet dir das Leben. Ich erschieße dich, wenn er wirklich entflohen ist. Du hast mit deinem Kopfe für ihn zu haften. Also, Massa Shatterhand, Massa Bob erschießen. Sheba Big fort, ganz fort. Massa Shatterhand kommen und sich überzeugen. Ja, ich werde mich überzeugen. Hier steckt die Kugel, die ich dir in den Kopf schieße, wenn er nicht in der Stube ist. Ich zog den Revolver und streckte ihm denselben entgegen. Dann gingen wir nach dem Hause. Er öffnete die Türe, zeigte in das Innere und sagte: Hier hineinsehen, niemand drin. Was ich sah, war ein Anblick, der mich fast hätte zum Lachen bringen können. Der junge Häuptling lehnte an der Wand und starrte mit vor Wut blitzenden Augen zu uns her. Eigentlich lehnte er nicht direkt an der Wand, sondern es befand sich noch etwas zwischen ihm und ihr. Dieses Etwas waren 8 lange Stangen, welche der Neger wie einen Stern zusammengelegt und mit Riemen vereinigt und dem Roten auf den Rücken gebunden hatte. Dieser Stern war so groß, dass er seinem Träger vom Boden aus weit über den Kopf und auch weit zu beiden Seiten hinausragte. Ja, mit ihm auf dem Rücken war es Shiba Bik unmöglich, zur Tür hinauszukommen. Er hätte es stehend oder kriechend oder in sonst einer Stellung versuchen können. Er wäre stets und unbedingt hängen geblieben. Bequem konnte das Ding freilich nicht für ihn sein, und das war wohl der Grund des Ärgers, mit welchem er uns ansah. »Er ist ja da, dort steht er ja«, sagte ich zu Bob, indem ich mich überrascht stellte. »Ja, er da«, lachte er mich fröhlich grinsend an. »Also nicht entflohen?« »Nein.« »Du sagtest es aber doch.« »Oh, oh, Bob, nur machen Spaß, schönen Spaß. Bob doch nicht werden fliehen lassen Indianer, wenn er soll aufpassen auf ihn.« »Aber was hast du ihm da auf den Rücken gebunden?« »Massa Shatterhand es doch sehen. Indianer soll nicht werden hauen und schlagen, auch nicht soll werden erstechen oder erschießen. Und Massa Bob ihn doch nicht fortlassen. Da Massa Bob sein klug und pfiffig und binden ihm 8 lange Stangen auf Buckel.« »Hm, hat er es denn geduldet?« »Er nicht wollen, da aber Massa Bob sagen, dass ihm geben viel Maulschellen und er dann haben ganz sehr ruhig machen lassen. Sein Massa Bob da nicht klug und pfiffig wie Fliege auf Nase?« Ich konnte ihm auf diese höchst selbstbewusste Frage nicht antworten, denn Shiba Bik rief mir jetzt zornig zu. »Uff, mein weißer Bruder mag mich sogleich von diesen Stangen befreien.« »Warum?« fragte ich ruhig. »Ist es eines Häuptlings würdig, ihn in dieser Weise zu quälen?« »Du bist hier nicht Häuptling, sondern Gefangener.« »Ich kann weder sitzen noch liegen.« »So musst du eben stehen.« »Ich denke, Old Shatterhand behandelt selbst seine Feinde so, als ob sie seine Freunde seien.« »Ich bin dein Freund. An dieser Tatsache ändern die Stangen, welche du auf dem Rücken trägst, nichts.« »Aber es ist eine Qual.« »Ich denke, du achtest Schmerzen nicht.« »Pshaw! Schmerzen sind es nicht, die ich leide. Warum hast du dem Nigger den Befehl gegeben, dies mit mir zu tun?« »Ich habe es ihm nicht befohlen.« »So hat er es aus eigenem Antriebe getan.« »Ja?« »So werde ich ihn töten, sobald ich wieder frei geworden bin.« »Das wirst du nicht.« »Ich werde es.« »Dann wirst du nie wieder frei sein. Ich habe ihm geboten, dich loszubinden und gut zu behandeln.« »Hast du gehungert?« »Nein.« »Oder gedürstet?« »Nein.« »So hast du also alles gehabt, was du brauchtest. Worüber kannst du dich da beschweren?« »Darüber, dass er mir diese Stangen auf den Rücken gebunden hat. Das tut man mit keinem Häuptlinge der Comanchen.« »Wo steht das geschrieben? Oder wer hat das gesagt? Sprechen etwa die alten Wampums oder Überlieferungen der Comanchen davon?« »Nein, dass man es tut, das hast du jetzt an dir selbst erfahren. Und wer ist schuld daran, dass es geschehen ist? Du selbst.« »Nein.« »Doch, du hast gesagt, dass du fliehen werdest, sobald sich dir eine Gelegenheit dazu biete. Der Neger musste dich bewachen und hat dir durch die Stangen diese Gelegenheit genommen. Du musst einsehen, dass er nichts als seine Pflicht getan hat.« »Aber er hat mich dadurch lächerlich gemacht. Ich will lieber große Schmerzen erleiden, als diese Stangen tragen.« »Das hat er sich freilich nicht sagen können. Er hat es gut gemeint.« »Hättest du mir dein Wort gegeben, nicht zu entfliehen, so könntest du draußen im Freien sitzen und alle die Ehren genießen, welche einem Häuptling gebühren.« »Ich darf dies Wort nicht geben.« »Du darfst.« »Nein.« »Du darfst es tun, weil deine Weigerung dir gar nichts nützen und fruchten könnte.« »Ich würde unsere Krieger aufsuchen und sie warnen.« »Du würdest sie nicht finden.« »Ich finde sie.« »Nein, du weißt nicht, wo sie sich befinden.« »Ich weiß es.« »Nein, du hast ja gar keine Ahnung von dem, was heute wieder geschehen ist.« »Darf ich es nicht erfahren?« »Eigentlich nicht, aber ich will es dir dennoch sagen. Aus dieser Aufrichtigkeit magst du ersehen, dass wir unserer Sache sicher sind und dass die Flucht gar keinen Vorteil für dich brächte.« »So sprich.« Glaubst du zunächst, dass wir euren Plan durchschauen? Ich weiß, dass ihr ihn kennt. Ihr wolltet die weißen Reiter in die Irre führen und bei dieser Gelegenheit die Oase hier in Besitz nehmen. Du rittest voran, um Wupperomugi den Weg hierher zu zeigen. Dann wolltet ihr die Stangen anders stecken und die Bleichgesichter hinter euch herlocken. Nach ihnen sollte Lale Masiow kommen, um sie einzuschließen und ihnen den Rückweg zu verlegen. Ist es so? Mein weißer Bruder hat es erraten. Ja, ich muss es sehr genau wissen, sonst würdest du es nicht in dieser Weise eingestehen. Nun aber weißt du am allerbesten, dass wir dich gefangen genommen haben, noch ehe du damit fertig warst, Wupperomugi den Weg hierher zu zeigen. Ich weiß es. Du hast auch gesehen, dass Winnetou mit 50 Apachen fortgeritten ist, um die Stangen zu entfernen und in falsche Richtung anzubringen? Ich sah es. Well, wir sind dann von hier fortgeritten, um die Krieger der Comanchen zu beobachten. Als wir bei den 100 Bäumen ankamen, sahen wir, dass Winnetou seine Sache sehr gut gemacht hatte. Die Stangen steckten in einer Richtung, durch welche Wupperomugi mit seinen Leuten in die Einöde geführt wird, wo es kein Wasser gibt. Uff! Ja, ich will dir sogar mit noch größerer Aufrichtigkeit sagen, dass wir ihm eine noch weit gefährlichere Falle gestellt haben, als du dir vielleicht denken wirst. Die Stangen werden ihn morgen mitten in ein großes, undurchdringliches Kaktusfeld führen, aus welchem kein Entrinnen ist. Der Weg führt ihn hinein, aber nicht wieder heraus. Uff! Er wird länger als eine Stunde reiten, bis er in die Mitte dieses großen Kaktusfeldes kommt. Da ihn die Stangen in diese Falle leiten, wird er denken, du habest sie gesteckt und ihnen folgen. Er wird annehmen, dass dieser Weg ihn wieder in das Freie bringe. Aber dieser Weg hört plötzlich auf und eure Krieger können weder nach vorne noch nach einer Seite weiter. Es bleibt ihnen nichts übrig, als umzukehren. Aber sobald sie sich wenden, sehen sie uns mit 300 Apachen hinter sich. Wir halten den Weg besetzt und lassen sie nicht wieder heraus. Uff! Er stieß dieses eine Wort nun zum dritten Mal aus. Er war so eingeschüchtert, dass er nichts anderes zu sagen wusste. Sag mir nun, was eure Krieger machen werden, fuhr ich fort. Sie werden sich verteidigen. Wie wollen sie das anfangen? Sie werden auf euch schießen. Glaubst du? Ja, sie sind tapfere Krieger, denen es nicht einfallen wird, sich ohne Widerstand zu ergeben. Das sagst du, weil du dich hier in diesem Hause befindest und nicht in der betreffenden Falle steckst. Der Weg, welcher in den Kaktus führt, ist sehr schmal. Es finden nur wenige Reiter nebeneinander Platz. Wenn sich eure Krieger umgedreht haben und auf uns schießen wollen, können sie nicht Front gegen uns machen, sondern werden in einer langen, schmalen Linie hintereinander halten, so dass nur die Vordersten auf uns schießen könnten. Und wenn sie das dennoch täten, es würde uns keine von ihren Kugeln erreichen. Meinst du, dass sie so schlechte Schützen sind? Nein. Aber wir haben, wie du weißt, Gewehre, die viel weiter reichen als die ihrigen. Dadurch können wir sie so fern von uns halten, dass es ihnen unmöglich ist, uns zu treffen. Uff! Sie werden also mitten im Kaktus stecken, ohne uns den geringsten Schaden tun zu können. Und ihr? Was werdet ihr tun? Wir werden einfach warten, bis sie sich ergeben. Wir haben Wasser, sie aber haben keins. Und wenn sie sich nicht ergeben? So müssen sie verschmachten. Da ging ein leises Lächeln über sein Gesicht und er sagte: Old Shatterhand ist ein kluger Mann, aber an alles kann er doch nicht denken. Meinst du? Kennst du für die Comanchen einen Weg, uns zu entkommen? Ja. Einen Weg, den ich nicht kenne. Wenn du an ihn gedacht hättest, würdest du ganz anders sprechen. Hau! Seine Züge hatten den Ausdruck der Zuversichtlichkeit angenommen. Es war kein Zweifel. Er hatte einen Einfall, auf welche Weise die Comanchen uns entgehen könnten. Und diesen Einfall hielt er für vortrefflich, wie das Wort »Hau« bezeugte, welches hier einen Ausruf der Versicherung bedeutete. »Hau«, fragte ich, »bist du deiner Sache so gewiss?« »Ja.« »Welchen Weg meinst du denn?« »Hält Old Shatterhand mich für so unklug, es ihm zu sagen?« »Nein, du brauchst es mir nicht zu sagen, denn ich weiß es bereits. Wenn du glaubst, Old Shatterhand habe nicht an alles gedacht, so irrst du dich. Ich dächte, du müsstest mich da kennen. So sage doch, was ich meine. Warte noch. Selbst wenn du einen Rettungsweg für eure Krieger wüsstest, an den ich nicht denke, müsstest du dich doch fragen, ob sie auch auf den Gedanken kommen werden, den du für so vortrefflich hältst. Sie kommen sicher darauf. Schön, dann nehmen wir sie natürlich nicht bloß von vorn, sondern auch von hinten. Uff, dieser Ausruf klang wie Schreck. Nun, fragte ich lächelnd, hat Old Shatterhand wirklich nicht an alles gedacht? Ich weiß es nicht, antwortete er zögernd. Aber ich weiß es. Ich kenne den Rettungsweg, der leider nur in deiner Einbildung lebt. Du hast dir im Stillen gesagt, wenn die Comanchen mitten im Kaktus stecken, so brauchen sie doch nicht die Hoffnung zu verlieren. Sie haben ja ihre Messer mit deren Hilfe sie sich einen Weg aus der Falle bahnen können. Habe ich recht oder nicht? Uff, uff, antwortete er niedergeschlagen. Ja, du hast dich jetzt für sehr klug gehalten. Aber bedenke, wie lange es dauern würde, ehe ein solcher Weg fertig würde. Er würde schmal sein, und es könnten also nur wenige daran arbeiten. Es vergingen Tage darüber. Und denkst du, dass wir dabei ruhig zusehen würden? Er schwieg. Ich würde unsere Leute teilen und die Hälfte nach der anderen Seite des Kaktus schicken, um auf diese Weise eure Krieger zwischen uns zu bekommen. Wir könnten auch noch viel kürzer im Prozess machen und alle Comanchen in wenigen Minuten vernichten, ohne dass es uns einen Schuss kostet. Wie? Wir brennen den Kaktus an? Uff, da müssten doch alle unsere Krieger verbrennen. Allerdings. So etwas tut Old Shatterhand nicht. Poche nicht so sicher auf meine Güte. Nein, nein, das tut er nicht. Mag sein. Ich wollte dir damit nur sagen, dass es keine Rettung für eure Krieger gibt. Sie können uns nicht entgehen. Ja, wenn ihr sie in dieser Weise einschließt, so müssen sie sich ergeben. Aber ihr werdet sie nicht so umzingelt halten können. Wirklich. Ihr werdet von der Falle fort müssen. Warum? Hast du denn ganz vergessen, dass Nale Masiov kommen wird? Denkst du denn nicht an ihn? Oh, ich habe ihn nicht vergessen. So weißt du, dass er euch nachfolgt. Er ist dann hinter euch und vor euch habt ihr Wupo-Umugi. Ihr steckt zwischen ihnen und befindet euch dann in einer ebenso schlimmen Falle, wie diejenige ist, in welche ihr Wupo-Umugi locken wollt. Old Shatterhand wird mir recht geben. Sein Gesicht hatte wieder einen zuversichtlicheren Ausdruck angenommen. Ich antwortete. Leider kann ich dir nicht das Vergnügen machen, dir recht zu geben. Es ist inzwischen etwas geschehen, was du noch nicht erfahren hast. Und selbst wenn die Lage genauso wäre, wie du sie dir denkst, würdest du dich verrechnet haben. Denn Nale Masiov würde nicht hinter uns kommen. Doch. Nein. Vor ihm kommen die weißen Kavalleristen. Das hast du vergessen. Uff, klang es enttäuscht. Siehst du ein, dass alle deine Gedanken falsch sind, während Old Shatterhand ganz richtig denkt? Auch wenn heute gar nichts dazwischen gekommen wäre, könnten wir Wupo-Umugi ganz ruhig eingeschlossen halten, ohne uns an Nale Masiov zu kehren. Diesem wäre es unmöglich, uns zu stören, denn ihn würden die Dragoner auf sich nehmen. Uff, uff. Aber so weit wird es gar nicht kommen. Mein junger Bruder hat mich vorhin unterbrochen, als ich von den 100 Bäumen sprach. Wir lagerten versteckt in der Nähe derselben und sahen Wupo-Umugi kommen. Er hatte keine Ahnung von unserer Anwesenheit und hielt es also nicht für nötig, Vorsichtsmaßregeln zu treffen. Darum gelang es mir und Old Shorehand, uns in sein Lager zu schleichen und ihn wieder einmal zu belauschen. Als wir genug gehört hatten, entfernten wir uns, ohne entdeckt worden zu sein. Früh zog er mit seinen Comanchen fort, den Stangen nach, die Winnetou für ihn errichtet hatte. »Nach welcher Richtung?« »Mein junger Bruder fragt sehr schlau.« Old Shatterhand wird nicht weniger klug sein und ihm nicht antworten. Wenn du es auch sagtest, könnte es uns doch nichts nützen. Oh, doch. Wenn es dir gelänge, heute noch zu entfliehen, wüsstest du dann, in welcher Gegend du eure Krieger zu suchen hättest. Du wirst es also nicht erfahren. Ich freue mich übrigens außerordentlich darüber, dass du deinen ganzen Scharfsinn aufbietest, mich trotz aller Hoffnungslosigkeit zu überlisten. Ich spreche weiter. Als Wupperumugi fort war, kamen die weißen Soldaten nach den 100 Bäumen. Was denkst du, was ich da getan habe? Du hast mit ihnen gesprochen. Ja. Sie gewarnt? Natürlich. Uff. Ich habe sie nicht nur gewarnt, sondern meine Apachen mit ihnen vereinigt, um Nale Masiuf in Empfang zu nehmen. Uff. Ihr habt mit ihm gekämpft? Nein. Er kam gar nicht? Er sandte Kundschafter voraus, die euch sahen und Verdacht schöpften? Nein, so klug seid ihr Comanchen nicht. Er sandte allerdings Kundschafter, die uns aber nicht sahen, weil wir uns versteckt hielten. Dann kam er selbst mit seiner ganzen Schar und lagerte sich ans Wasser. Er sah die Spuren der weißen Reiter und glaubte, sie seien fort, hinter Wupperumugi her. Darum hielt er es nicht für nötig, vorsichtig zu sein, und es gelang uns leicht, ihn zu umzingeln. Uff, uff, er ist umzingelt worden. Und doch sagst du, er habe nicht mit euch gekämpft. Er war zu feig dazu und ging auf eine Beratung mit mir ein. Ich saß mit ihm allein beisammen. Keiner hatte eine Waffe mitbringen sollen. Aber wie er vorher feig gewesen war, so war er jetzt nun hinterlistig. Während ich mit ihm sprach, zog er plötzlich ein Messer, um mich zu erstechen. Uff, hat er das wirklich getan? Ja. Das ist eines Kriegers unwürdig. Zumal, wenn dieser Krieger ein Häuptling ist. Hat dich sein Messer getroffen? Nein. Auch er täuschte sich in mir, denn ich hatte ihn scharf betrachtet und war auf meiner Hut. Als er den Arm mit dem Messer erhob, schlug ich ihn nieder. Mit der Faust? Womit sonst? Ich hatte ja keine Waffe bei mir. Uff, uff! Wieder mit der Faust! War er tot? Nein, denn ich wollte ihn nicht töten. Ich nahm ihn schnell auf meine Schulter und trug ihn zu meinen Apachen und den weißen Kriegern. Ohne dass die Comanchen dich hinderten? Das konnten sie nicht, denn es geschah so rasch, dass sie keine Zeit dazu fanden. Und dann durften sie sich uns nicht nähern, weil wir sonst ihren Häuptling getötet hätten. Als er aus seiner Bewusstlosigkeit erwachte, drohte ich ihm, die Skalpblocke zu nehmen, seine Medizin zu verbrennen und dann aufzuhängen. Du wolltest seine Seele töten? Ja. Das hat er nicht zugegeben. Das hat er ganz gewiss nicht zugegeben. Ich weiß es. Ich glaube zwar nicht daran. Er aber ist der Ansicht aller Rutenmänner, dass dadurch der Geist eines Krieges vernichtet wird. Du meinst, er habe es nicht zugegeben. Was hätte er dagegen machen können, wenn es meine Absicht gewesen wäre, es zu tun? Lieber hat er sich gefangen gegeben. Er allein? Uff, uff! Doch nicht etwa auch alle seine Krieger mit? Ja, alle. War es nicht genug mit ihm allein? Nein, ich musste sie alle haben. Das wirst du einsehen. Und du hast sie alle bekommen? Ja. Da senkte er den Kopf und sagte in gedrücktem Tone: So ist alle meine Hoffnung dahin. Selbst wenn es mir gelänge, noch heut von hier zu fliehen, könnte ich weder Wupperumugi noch seine Krieger retten. Nein, erstens wüsstest du nicht, wo er zu suchen ist, und zweitens könnte dich Nale Masiuf nicht unterstützen. Wo habt ihr ihn und seine Krieger? Ich könnte dich täuschen, denn es ist nicht nötig, dass ich es dir sage. Dennoch will ich es dir nicht verheimlichen. Er ist mit seinen Leuten zurück nach seinem Dorfe. Uff! So bist du so gütig gewesen, ihnen die Freiheit gleich wiederzugeben? Nein, so gütig war ich nicht. Du wirst einsehen, dass eine solche Güte die größte Dummheit gewesen wäre, die ich hätte begehen können. Warum? Ich hätte diesen Leuten das Versprechen abnehmen müssen, sofort umzukehren und heimzureiten. Sie hätten es gegeben, aber nicht gehalten. Du traust ihnen nicht? Ich traue keinem Comanchen. Auch mir nicht? Dir allein würde ich wahrscheinlich Glauben schenken, denn du kennst den großen guten Manitou und weißt, dass er alle Unwahrheiten Verräterei bestraft. Aber du hast sie also nicht freigegeben und sagst doch, dass sie zurückgekehrt seien? Als Gefangene. Wessen? Der weißen Dragoner. Diese haben den Rückweg angetreten und sie mitgenommen. Gefesselt? Ja. So werden sie töten. Nein, Der Anführer dieser Bleichgesichter hat mir sein Wort gegeben, ihnen das Leben zu schenken. Wird er es halten? Ja, ich bin überzeugt davon. So wird er sie wenigstens ausrauben. Ausrauben? Was nennst du ausrauben? Gehört nicht der Besiegte mit allem, was er hat, dem Sieger? Auch bei den Christen? Auch bei uns, denn ihr zwingt uns, euch genauso zu behandeln, wie ihr uns behandelt. Ihr als Sieger würdet uns nicht nur unser ganzes Eigentum, sondern auch das Leben nehmen. Wenn wir euch das Leben schenken, ist das eine so große Güte, dass ihr unmöglich mehr verlangen könnt. Also werden die weißen Soldaten den Comanchen alles nehmen, was sie bei sich haben. Die Pferde und die Waffen, ja. Aber wie sollen die roten Krieger ohne Pferde und ohne Waffen leben? Das ist ihre Sache. Ihr seid es, die das Kriegsbeil ausgegraben haben. Dies wäre nicht geschehen, wenn ihr weder Pferde noch Gewehre hättet. Wenn wir euch beides abnehmen, begehen wir keinen Raub, denn es ist unsere rechtmäßige Beute und wir sorgen zu gleicher Zeit dafür, dass ihr nicht so bald wieder imstande seid, den Frieden zu brechen. So werdet ihr wohl auch Rupe Umugi und seinen Kriegern die Gewehre und die Pferde nehmen. Wahrscheinlich. Uff, das ist schlimm. Schlimm für euch, ja, aber ihr habt es nicht anders verdient. Denke nur an dich. Wer mit jemand die Pfeife der Freundschaft und des Friedens raucht und ihm verspricht, seinen Wigwam keinem Menschen zu verraten und dann doch mit einer großen Kriegerschar gezogen kommt, um ihm das Wigwam und das Leben zu nehmen, der hat mehr, weit mehr verdient, als dass er nur sein Pferd und sein Gewehr einbüßt. Das wirst du einsehen. Er sah es allerdings ein und seufzte betrübt. Also auch mein Gewehr und mein Pferd. Nein, das nicht. Ich habe dich lieb und betrachte mich trotz deiner Feindseligkeit noch immer als deinen Freund. Du wirst behalten, was du hast. Und auch in Beziehung auf Wupa Umugi und seine Insmen will ich sehen, ob es möglich ist, Güte walten zu lassen. Es kommt ganz darauf an, wie sie sich gegen uns verhalten. Wie sollen sie sich verhalten? Sie sind Krieger und werden sich wehren. Das wollen wir nicht wünschen. Wenn unsererseits Blut fließt, die wir keines vergießen wollen, könnt ihr auf keine Nachsicht rechnen. Ich hoffe aber, es wird mir gelingen, den Häuptling zu überzeugen, dass Widerstand geradezu Tollheit sein würde. Ich denke, dass er meine Gründe verständiger beurteilen wird als du. Als ich? Fragte er verwundert. Ja, ich wollte dir deine Gefangenschaft so leicht wie möglich machen und forderte nur das Versprechen, nicht zu fliehen von dir. Du hast es mir verweigert, weil du nicht einsahst, dass deine Flucht euch nur schaden, aber nichts nützen kann. Dadurch zwingst du mich, streng zu sein. Ich gab das Versprechen nicht, weil ich noch nicht wusste, was ich jetzt weiß. So siehst du also ein, dass du euren Kriegern nicht zu helfen vermagst. Ja? So ist es noch Zeit zu dem Versprechen. Ich gebe es. Gut, aber denke dabei auch daran, dass du durch dein Verhalten nicht nur dir allein, sondern allen den Deinen entweder nützen oder schaden wirst. Was du tust, sei es gut oder böse, wird ihnen mit vergolten. Würdest du dein Wort brechen, so käme die Strafe dafür nicht nur über dich, sondern auch über sie. Ich breche es nicht. Wohl, aber welche Bürgschaft kannst du mir dafür bieten? Er sah mich fragend an. Darum erklärte ich ihm. Auf das Wort eines Christen kann ich mich verlassen, auf das Versprechen eines Roten aber nie. Würdest du Winnetou glauben? Alles, alles. Aber er ist eine Ausnahme und er ist innerlich ein Christ. Wenn du einem roten Krieger die Medizin als Pfand abnimmst, muss er jedes Versprechen halten. Das kann ich bei dir nicht tun, denn du glaubst nicht an die Macht der Medizin. So werde ich die Pfeife des Schwures mit dir rauchen. Auch das kann mir nicht als Pfand gelten. Du hast sie mit mir und Bloody Fox geraucht und dein Wort doch gebrochen. Da senkte er die Augen und sagte leise und betrübt. Die Strafe, die ich von Old Shatterhand empfange, ist schwer. Sie richtet sich nicht gegen meinen Körper, aber sie erfüllt meine Seele mit tiefem Schmerz. Ich sah es ihm an, dass dieser Schmerz wirklich vorhanden und seine Betrübnis eine aufrichtige war. Darum antwortete ich. Du hast gehört, dass ich mich noch immer als deinen Freund und Bruder betrachte, und so will ich jetzt einmal ausnahmsweise auf meine gewöhnliche Vorsicht verzichten und dir Glauben und Vertrauen schenken. Aber mein Herz würde sehr, sehr traurig sein, wenn ich mich abermals in dir täuschte. Wirst du fliehen, wenn ich dich jetzt freigebe? Nein. Wirst du nicht ohne meine Erlaubnis diese Oase verlassen? Nein. Ich wünsche auch nicht, dass du versuchst, auf dem Wege durch den Kaktus hinaus zu deinen Comanchen zu gehen, um mit ihnen zu sprechen. Ich tue das nicht. Selbst wenn sie hereinkämen, würde ich schweigen, bis ich deine Erlaubnis hätte. So gib mir deine Hand darauf, wie es Männer und Krieger tun, welche zu stolz sind, als dass sie nach einem Vorteile trachten, welcher nur durch die Lüge zu erlangen ist. Hier hast du die Hand. Du kannst mir glauben, sie gilt so viel, als ob ich mich selbst dir übergebe. Er sah mir dabei mit einem so aufrichtigen Blicke in die Augen, dass ich vollständig überzeugt war, er werde mich nicht täuschen. Der Sicherheit wegen und um des Negers willen fügte ich aber hinzu. Du warst zornig auf Bob? Sehr. Wirst du dich rächen? Nein. Ein roter Krieger ist zu stolz, sich an einem schwarzen Manne zu rächen. Dieser Nigger wusste nicht, was er tat. Er ahnte nicht, dass es gegen die Würde eines Häuptlings ist, ihm solche Stangen auf den Rücken zu binden. Ich werde dich von ihnen befreien. Ich nahm sie ihm ab. Er streckte die steif gewordenen Glieder und ging dann mit mir hinaus ins Freie, wo die Pferde wieder zum Abende getränkt wurden. Mutter Sanna brachte uns das Essen, und als das beendet und am Wasser Ruhe eingetreten war, legten wir uns nieder, denn wir mussten morgen wieder mit der Sonne aufstehen. Shiba Big legte sich zwischen mich und Old Shorehand, ohne dass wir dies verlangten. Er wollte sich freiwillig unter unsere Aufsicht stellen und dadurch beweisen, dass er es mit seinem Versprechen ehrlich meine. Als wir am frühen Morgen aufgestanden waren, füllten wir alle vorhandenen Schläuche mit Wasser, versahen uns mit Proviant und ritten fort, nachdem ich vom Shiba Big Abschied genommen hatte. Bob stand am Wege und fragte mich. »Massa Shatterhand sagen, ob Bob jungen Indianerhäuptling wieder bewachen?« »Nein, es ist nicht nötig.« »Auch nicht wieder Stangen auf Buckel binden?« »Das gar nicht. Er hat versprochen, nicht zu fliehen und wird sein Versprechen halten.« Obgleich ich das mit vollster Überzeugung sagte, fiel es mir doch nicht ein, die nötige Vorsicht zu versäumen. Es blieben so viele Apachen draußen am Kaktusfelde, wie nötig waren, die 50 gefangenen Comanchen zu bewachen, und ich gab dem Anführer dieser Wächter den Befehl, auch auf Shiba Big mit Acht zu haben und ihn auf keinen Fall herauszulassen. Dann ritten wir fort, 200 Mann stark, mehr als genug, um mit den Comanchen fertig zu werden. Dieses Mal nahmen wir natürlich auch Parker und Hawley mit. Zunächst suchten wir die Stelle auf, an welcher wir gestern die 5 Apachen als Posten zurückgelassen hatten. Sie waren gleich nach Tagesgrauen so klug gewesen, nach den Comanchen auszuschauen und hatten nach einem nur kurzen Ritte die Stelle gefunden, wo diese gelagert hatten. Die Na'i'ini waren schon aufgebrochen gewesen. Sie hatten es also auch heute wieder sehr eilig. Wir folgten ihnen auch schnell, und zwar in der Weise, dass ich sie zuweilen vor das Fernrohr bekam, ohne uns ihnen aber so weit zu nähern, dass sie erkennen konnten, ob Rote oder Weiße hinter ihnen seien. Denn sie sollten uns, wie es sich ganz von selbst versteht, für die Dragoner halten. Ende von Abschnitt 23.